Ansonsten aber will es das Unheil des deutschen Volkes, dass die gesamte heranreifende Jugend, sofern sie mit Philosophie in Berührung kommt, unweigerlich in das Prokrustesbett kantischer Terminologie hineingezwängt wird, worauf sie alle Verrenkungen und Krüppelhaftigkeiten, die sie sich derart geholt hat, ins Leben mit hinausträgt, der Welt der Erscheinungen mit ebenso viel misstrauischem Wegschauen als Resignation gegenübersteht und das scharfe, misstrauische Hinschauen auf die unmittelbar nicht gegebene, sondern erst zu erobernde Welt niemals zu erwerben verdammt bleibt. Und so geht denn aus unserem Hochschulunterrichte immer und immer wieder ein Geschlecht hervor, das mit blödem, traumglotzkugeligem Blicke ins Leere stiert, sein Inneres nur mit Druckerschwärze speist und sättigt und so geradezu philosophisch jene Gehirnpartien, welche die primär fassende Kraft betätigen könnten, auf das Traurigste schrumpfen und verkümmern lässt. Der Erfolg zeigt sich in beängstigender Weise, gerade jetzt nach der Niederlage, wo zur Errettung des unglücklichen deutschen Volkes von akademischer Seite die un- und armseligsten Versuche unternommen werden. Wer es mit anhören musste, wie in Zeiten der furchtbarsten Not und Gefahr, wo es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit jener, die dem deutschen Volke als Führer voranzuschreiten wagen, einzig und allein wäre, es auf die unmittelbar bevorstehende Vernichtung und deren tatkräftige Abwehr und Bekämpfung hinzuweisen, wie da abstrakte Köpfe und konfuse, weltunkundige Schwärmer mit ödem Phrasenschwall, kläglichem Gedankenspiel und armseligen Worthülsen, mag sich's um Klarismus oder Volkheit oder Tatwille oder Dreiteilung des sozialen Organismus oder sonst irgendein Totschlagwort aller brennenden Lebensforderungen handeln, ihre unglückselige Hörerschaft bombardierten, der muss wohl an der Zukunft dieses Volkes, an der Kraft und Fähigkeit seiner furchtbaren Vergiftung unter solcher Führerschaft Herr zu werden, irre werden und verzweifeln. Und mag der deutsche Mann auch noch so sehr auf seine Verstiegenheit, als die dem deutschen Menschen gemäßen Lebensäußerungen pochen, mag er denjenigen, der auf eine erdgebundene Geistesgestalt, die bewusst dort ihre Grundlage sucht, wo wannen einzig und allein aller Geist geboren werden und erstehen konnte, hinweist, als materialistisch, als ungeistig, ja gar als undeutsch und jüdisch abweisen, der eigenen Art begreiflicherweise alle bejahenden, beschönigenden und lobpreisenden Epitheta vorbehaltend, doch muss es diesem Entlebendigten ein für allemal gesagt werden, geht nicht in letzter Stunde von seinem trostlosen Gedenke ab, lässt er sich nicht von dem, der lebendigen Geistes voll ist, eines Besseren belehren, weist er in bequemer Faulheit und Selbstzufriedenheit alles, was ihm aus seiner erbärmlichen Unwirklichkeit, Tatenunfähigkeit und blutleeren Verschrobenheit aufscheuchen könnte, von sich ab, dann wird das deutsche Volk mitsamt seinen armseligen deutschen, aber entlebendigten Verführern zu Ohnmacht und Ratlosigkeit unabänderlich der Vernichtung entgegentaumeln. Und wenn derjenige, der Defekte, Entartungen, Abirrungen und Verschrobenheiten eigenster Art immer wieder liebkosend und selbstgefällig den Seinigen anpreist, auch in den Stunden äußerster Gefahr auf die warnende Stimme nicht zu hören gewillt ist, die ihn vor den Gefahren und Gebrechen eben dieser seiner Art und Entartung zu warnen weiß, dann wird und muss das ganze deutsche Volk mitsamt seiner verstockten, verbohrten und starrköpfigen Führerschaft der jüdischen Weltherrschaft erliegen. Wie hoch man aber auch alles Metaphysische und Erdenschwere Entbundene halten und anschlagen mag, ein besseres Gleichnis für den Himmel anstrebenden Geist als die Flamme wird doch wohl auch unser deutscher Metaphysiker nicht beizubringen vermögen. Gerade aber die Flamme ist unsere primäre, erdentwachsene Pyramide schönstes Symbol und einfachstes zeichnerisches Schema. Denn auch die Flamme bedarf des brennenden Stoffes, der die Spitze ihrer roten, züngelnden Lohe Himmel antreibt. Wer es aber vorwitzig versuchte, das Feuer selbst, die objekt- und stofflose Flamme an sich in den Himmel zu verpflanzen, weil ihre Spitze gen Himmel weist und strebt, der versuchte Unmögliches und geradezu Wahnwitziges. Denn was in immer höhere und höhere Regionen dringt, ist nicht mehr leuchtende und wärmende Flamme, sondern nur mehr Rauch und Brodem, umnebelnd Himmelsglut. Lasset also getrost die Flamme des Geistes aus gewandeltem, verzehrtem, das heißt also durchgeistigtem Stoffe erstehen und wagt es nie mehr, eine Denkweise als materialistisch abzuweisen, die sich wie keine zuvor bewusst ist, dass Materie nicht und nichts ist, wenn nicht der Geist sie gestaltend belichtet. Und vergesst es nie, dass ihr schon einmal am Scheidewege gestanden seid und dass Goethe, einer der besten und deutschesten Männer, die euch je erstanden waren, euch den Weg wies, den wir euch heute zu gehen ermahnen, dass ihr aber weltabgewandt, sekundär und dem Buch als Nahrung vor dem Leben den Vorzug gebend, mit Kant den sekundären Weg der Entlebendigung und zum Unheil eures ganzen Volkes gewählt habt. Zwar hat Kant immer wieder den selbstgeschaffenen Schnitt zwischen einer sogenannten Sinnlichkeit und dem von ihr zu unterscheidenden Denken zuzuheilen und mit dem mannigfaltigen hinüber- und herübergeführten Nähten zwischen Anschauung und Begriff, zwischen Inhalt und Form, zwischen Spontaneität und Rezeptivität und so weiter wieder zuzunähen versucht, doch aber ist jener tragische Schnitt der Entlebendigung, wie er nun einmal sekundären Geiste auch in seiner höchsten Vollendung gemäß ist, schuld an allem späteren, von ihm scheinbar so fern abliegenden Unheil. Eine grundlegende Darstellung alles hier Gehörigen muss der Verfasser seinem philosophischen Lebenswerke der Denktrieb zur Einheit vorbehalten sein lassen.